SWR Themenwoche Islam. SWR 2 Wissen. People of the world, Islam is all about peace. Fromme islamische Gesänge zum Ramadanfest, sogenannte Nasheeds. Man findet sie bei dem englischsprachigen kommerziellen Internetanbieter Islamicity. Seit 1995 existiert dieses Internetportal. In den letzten 5 Jahren ist laut Angaben der Betreiber die Zahl der Nutzer von mehreren hunderttausend auf über 24 Millionen gestiegen. Nicht nur gewaltbereite Islamisten, auch die Mehrheit der friedliebenden Muslime ist im Internet zunehmend präsent. Die Umma, wie die Gemeinschaft der Muslime auf Arabisch heißt, wird sie von der Cyber-Umma abgelöst? Islam im Netz. Eine Sendung von Martina Sabra. Wir laden alle Amerikaner und andere Ungläubige ein, sich zum Islam zu bekennen, wo immer sie sich aufhalten und ganz gleich, welche Rolle oder welche Position sie in der Weltordnung von Bush und Blair einnehmen. September 2006, zum 5. Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center, hat das islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida eine Videobotschaft veröffentlicht. Ayman al-Zawahiri, der mutmaßliche Stellvertreter von Top-Terrorist Osama bin Laden, wendet sich an Muslime und Nichtmuslime weltweit. Der Islamwissenschaftler und Internet-Experte Henna Kirchner analysiert das Video. Interessant finde ich hier dran, dass es englisch untertitelt ist. Das heißt, es richtet sich klar an die westliche Öffentlichkeit. Dann halt am Anfang noch mit einem amerikanischen Konvertiten, der das Ganze noch in einem deutlich amerikanischen Tonfall halt sagt. Das ist ein Element, aber das andere ist auch noch, dass hier quasi gezeigt wird, ihr könnt wissen, wir haben genug, die für uns bereit sind, Aktionen innerhalb westlicher Staaten durchzuführen. Wie die zahlreichen Videobotschaften zuvor hat auch das neueste Video von Al-Qaida per Internet rasch Verbreitung gefunden. Nach wie vor gilt das Netz als eins der wichtigsten Kommunikationsmittel radikaler Islamisten. Die Ideologie der Islamisten, der Islamismus, lehnt die Demokratie ab und strebt stattdessen den Gottesstaat auf Basis der Scharia, des islamischen Rechts, an. Oberste Verfassungsschützer wie Hartwig Möller im nordrhein-westfälischen Innenministerium halten das Medium Internet für sehr wichtig bei der Verbreitung des totalitären Islamismus. Zum einen ist es zunächst einmal ein Propagandamedium. Über das Internet werden Drohungen gegen bestimmte Staaten ausgestoßen, es werden Kampfesaufforderungen verbreitet. Und sie erwecken dadurch bei demjenigen, der diese Sachen liest, den Eindruck, dass hier eine Organisation aktiv ist, die weltweit handlungsfähig ist. Sie erhöht also die Bedeutung der Aktion. Und bei denjenigen Ländern oder Personen, die als Gegner genannt werden, entwickelt es natürlich ein diffuses Bedrohungsszenario. Dank des Internets kann man Informationen von jedem Ort aus und zu jeder Zeit rund um die Welt schicken. Das gibt kleinen Gruppen die Möglichkeit, eine große Öffentlichkeit zu erreichen. Die Allgegenwart des Internets könne dazu führen, erläutert Hartwig Möller, dass einzelne Personen und Gruppen in ihrer Bedeutung überschätzt würden. Doch klar ist, die Zahl islamistischer Auftritte im Internet nimmt täglich zu. Und sind fast 1000 Internetseiten bekannt im islamistischen Bereich, die täglich untersucht werden. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Damit ist man noch längst nicht in bestimmten Chatrooms oder in sonstigen verdeckt arbeitenden Bereichen tätig. All das erfordert noch zusätzliche besondere Anstrengungen. Die Innenministerien der Länder und des Bundes haben in den letzten Jahren ihre Kräfte gebündelt. Zahlreiche Experten durchforsten das Internet nach Islamseiten, die Gewalt verherrlichen. Doch die finanziellen Mittel reichen nicht aus, um genügend Mitarbeiter einzustellen. Viele islamistische Websites sind in Arabisch oder anderen Sprachen verfasst und müssen aufwendig übersetzt werden, ehe man sie auswerten kann. Ganz abgesehen von den Tricks der Islamisten, die oft ebenso einfach wie genial sind. Sie suchen beispielsweise Homepages im Netz, die nicht regelmäßig aktualisiert werden, und entern den sogenannten Quelltext. Solange die Website nicht aktualisiert wird und niemand in den Quelltext schaut, können die Hacker unbemerkt Mitteilungen hinterlassen oder, wie es im Netzjargon heißt, posten. Der Islamwissenschaftler Henna Kirchner. Das heißt, man hat eine offen zugängliche Webseite. Ich habe vor Jahren mal so eine gesehen, die war vom Fremdenverkehrsverband von Wales, wo dann außen diese Bilder waren, ganz normal halt das Touristikangebot, aber im Quelltext, das, was man normal nicht sieht von der Seite, wurden halt Diskussionen geführt. Das ist aber halt eine Sache nur für Eingeweihte. Doch trotz ihrer starken Präsenz im Netz, nach Ansicht des Islamwissenschaftlers Henna Kirchner, stoßen die Vorkämpfer des islamistischen Terrors, die sogenannten Dschihadisten, im Internet zunehmend an Grenzen. Die Technik und die Kommunikationsstrukturen verändern sich. Moderierte Internetforen, Radio zum Mitnehmen, sogenannte Podcasts oder die Weblogs, frei zugängliche individuelle Tagebücher im Internet, sind nicht clandestin, sprich heimlich und anonym zu nutzen und deshalb für potenzielle Gewalttäter wenig interessant. Es gibt neue Entwicklungen im Bereich des Internets oder Internetkommunikation, die von Al-Qaida nicht ausgenutzt werden können, einfach weil es voraussetzt, dass man eine Datenbank hat, aus denen sich halt diese Postings speisen. Das heißt, dass man, wenn man zum Beispiel eine clandestine Webseite unterhält, dann kann man den Inhalt relativ häufig auf verschiedene Gratis-Server hochladen und dann ist er dort für 48 Stunden und dann ist er irgendwo wieder woanders für 72 Stunden und so macht man Katzen-Maus-Spiel. Bei Weblogs, wo es sehr stark auf die Interaktion ankommt, ist das nicht möglich, weil da geht es darum, dass Nutzer mit einbezogen werden und die Nutzer müssen das Ganze auch immer wieder finden und die Detektivarbeit halt Al-Qaida-Webseiten zu verfolgen und das ist eine aufwendige Detektivarbeit, die machen nur wenige. Henna Kirchner forscht im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Universität Gießen darüber, wie Migranten mit muslimischem Hintergrund das Internet nutzen. Damit richtet er den Blick auf eine Entwicklung, die den Islam und die Muslime langfristig stärker verändern dürfte als die Auswüchse islamistischen Terrors. Denn jenseits der gewaltbereiten Minderheit ist auch die friedliche Mehrheit der rund 1,4 Milliarden Muslime im World Wide Web zunehmend präsent. Besondere Bedeutung hat das Netz für Muslime dort, wo sie nicht in der Mehrheit sind, wie zum Beispiel in England oder auch in Deutschland. Mittlerweile kann man sich auch in deutscher Sprache täglich einen Hadith, einen Ausspruch des Propheten Mohammed, per E-Mail zusenden lassen. Im Namen des gnädigen Gottes. Hadith des Tages, Nummer 696. Dienstag, 2. Ramadan, 1427. 26. September 2006. Salama ibn Aqwa berichtet, dass der Gesandte Allahs sagte, ein Mann wird sich so lange in Selbstherrlichkeit ergehen, bis sein Name bei denen der Tyrannen geführt wird, und er wird die gleiche Bestrafung erhalten, die auch diesen zugedacht ist. Dies ist ein guter Hadith. Schätzungsweise 3,5 Millionen Muslime leben zwischen Flensburg und München. Die große Mehrheit der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland ist nicht fromm. Viele haben überhaupt keinen Bezug zur Religion. Doch insgesamt wächst die Zahl der bekennenden Muslime, ebenso wie die Zahl der Konvertiten. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hier ist wieder euer Aladdin aus Bayern, euer Islamkonvertit. Alles, was Masse hat, es wird auch uninteressant, deshalb ist ein Islamkonvertit natürlich jemand. Nicht alle Konvertiten sind so kommunikationsfreudig wie der Bayer Aladdin, der seine Plaudereien über Privates, Gott und die Welt von einer eigenen Homepage aus per Podcast verschickt. Und längst nicht alle Muslime hierzulande nutzen das Netz gleichermaßen intensiv. Die meisten beschränken sich auf Internettelefonie und E-Mails, weil der Kontakt zu den Familien im Ursprungsland damit am schnellsten und am billigsten ist. Manche gehen regelmäßig auf Service- oder Nachrichtenwebsites, wo Fragen beantwortet werden, die ihre Community betreffen. Doch immer mehr fromme Muslime nutzen das Internet auch, um sich über Glaubensfragen zu informieren und auszutauschen. Oft sind es Studierende aus muslimischen Ländern, die erst seit kurzem in Deutschland leben, oder Jugendliche aus gebildeten Einwandererfamilien. Das hat eine Steigerung nach dem 11.09. erfahren, als man als Muslim plötzlich in der Situation war, für 1,4 Milliarden Leute sprechen zu müssen innerhalb der westlichen Öffentlichkeit. Das heißt, dass man seine Religion, sein Muslimsein anfangen musste zu rechtfertigen. Das heißt, man hat auch Argumentationshilfen gesucht. Jugendliche aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika und aus Asien, zusammen mit den Diaspora-Muslimen in Europa und den USA und mit der wachsenden Zahl europäischer und amerikanischer Konvertiten, sind sie die Pioniere der sogenannten Cyber-Umma, der Gemeinschaft der Muslime im Netz. Mimoun Amin und Salwa Muhammad, beide Studenten mit deutsch-marokkanischem Hintergrund, gehören zu einer frommen Jugendgruppe, die sich ausdrücklich von Gewalt und Terror distanziert. Man hat unterschiedliche Geschwister aus unterschiedlichen Städten sofort an einem Treffpunkt oder in einem Room und, oder in einem Forum und man kann viel lernen. Man hat aber auch viel Kontra. Es kam auch zu Diskussionen, wo die dann auch ausgetickt sind und was fällt dir ein und damit irgendwie mit Kuffer, mit Ungläubigkeit dann rumgeschmissen haben etc. Aber es war dann wiederum ein schönes Gefühl, bevor man schon was geschrieben hat, dass dann ein Bruder aus Frankfurt und eine Schwester aus Dresden direkt schon reagiert haben und gesagt, nein Bruder, so nicht, das und das hat Allah gesagt und das ist extrem, was du machst etc. Das ist schon so eine Art Familie, die sich jetzt immer wieder zusammenfinden kann. Also man hat schon ein Gefühl, wenn man sich vorstellt, das Forum, da waren täglich 500, 600 Leute zur gleichen Zeit online. Und da schreibt einer aus Ägypten was, und da schreibt einer aus Marokko was, und da schreibt einer aus Frankreich was, und da schreibt einer. Das heißt, man merkt schon wirklich, dass man zu einer Oma dazugehört und dass man Teil einer Oma ist. Und das Internet hat es wirklich auch rübergebracht, denke ich mal. Mimoun Amin geht regelmäßig ins Internet, um sich religiös zu unterweisen und Gemeinschaft zu haben. Dabei liest der junge Deutsch-Marokkaner neben Deutschen auch englische und vor allem arabische Seiten. Also das Angebot im Arabischen ist viel, viel, viel größer und viel, viel besser als das Angebot im Deutschen oder im Englischen. Aber man nutzt vieles auch, was im Englisch ist. Vor allem jetzt, was jetzt Islam angeht, Informationen über Islam, sei es über Fiqh, sei es über Sira, islamisches Recht. Oder die Geschichte des Propheten Mohammed. Da gibt es viele Werke, die ins Englische übersetzt worden sind, aber noch nicht ins Deutsche. It will become eminently clear to you, if it is not already, that my function is not that of an alim. Also es gibt im Internet auch sehr viele Vorträge und da kann man sich jeden Prediger raussaugen. Also es wird jetzt keiner verstehen, der jetzt nicht in muslimischen Kreisen ist, aber dann nimmt man seinen MP3-Player. Und anstatt jetzt Musik drauf zu tun, tut man einen Vortrag. Und wenn es jetzt so ein schönes Thema ist, über, zum Beispiel über die Liebe zu Allah oder so, dann hat man Lust daran. Man hört sich gerne Vorträge an. Man hört auch Vorträge, damit man zum Beispiel das Herz wieder zum Brennen bringt, dass man wieder den Glauben spürt. Oder man hört Vorträge zum Beispiel, damit man mehr Wissen bekommt. Salwa Muhammad, 24 Jahre alt, studiert im Fernstudium an der ägyptischen Azhar-Universität islamisches Recht. Sie trägt eine schicke Tunika über der Hose und ein elegantes Kopftuch. Da sie und ihr Kumpel Mimoun in unterschiedlichen Städten wohnen, treffen wir uns auf halbem Weg in einem Café in der Bonner Innenstadt. Es ist Ramadan. Beide fasten und lehnen die angebotene Fanta höflich ab. Mimoun Amin und Salwa Muhammad sind in Deutschland geboren, hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Beide fühlen sich der Heimat ihrer Eltern dennoch eng verbunden. Salwa surft zu Hause in Spiech bei Bonn regelmäßig auf einem Portal der marokkanischen Community in Deutschland, Marokzone. Die besten Foren, würde ich mal sagen, sind die neutralen Foren, wo eigentlich alles drauf ist, sprich Marokzone, wo du da zum Beispiel was über dein Land erfahren kannst. Es ist eine Seite, wo alles drauf ist, gell? Und ich muss wirklich zu meinem Wunder sagen, dass der Islam-Room eigentlich sehr, sehr, sehr gut besucht ist. Auch von Muslimen, die jetzt nicht so gerade den Peil haben oder nicht so gerade das Wissen haben, gell? Mimoun Amin und Salwa Muhammad engagieren sich auf eine Weise, die man von jungen Muslimen hierzulande nicht gewöhnt ist. Sie organisieren regelmäßig kostenloses warmes Essen für Obdachlose. Dass auch Alkoholiker und Junkies zum Essen kommen, obwohl der Islam Alkohol und Drogen strikt verbietet, akzeptieren sie. Schließlich findet auch Amr Khaled nichts dabei. Der Starprediger aus Ägypten ist ihr großes Vorbild. موقع الأستاذ عمرو خالد www.amrkhaled.net يقدم Amr Khaled propagiert einen konservativen, aber friedlichen, sozial engagierten Islam. Neben dem Fernsehen ist Amr Khaleds wichtigstes Medium das Internet. Hier treffen sich die Lifemakers, die Lebensgestalter. Junge Muslime aus der ganzen arabisch-islamischen Welt und aus der Diaspora. Mittlerweile gibt es auch eine deutsche Sektion der Lifemakers, die bereits 500 Mitglieder zählen soll. Der gemeinsame Raum der Jugendlichen ist virtuell, aber er schafft auch fühlbare Realitäten. Über die deutschsprachige Website www.dielifemakers.de werden von München bis Hamburg gemeinsame Aktionen und soziale Projekte erarbeitet. Wir haben somit auch viele Geschwister erstmal via Net kennenlernen können und dann erst live sehen können. Wir haben viele Projekte durch den Verteiler schicken können. Wir haben unterschiedliche Städten mit vielen Geschwistern. Aber wissen hier, ne, wir haben übers Internet Kontakt, die dann auch was verändern möchten. Für die Lifemakers und andere zahlenmäßig kleine islamische Jugendgruppen wie die muslimische Jugend Deutschlands ist das Netz von existenzieller Bedeutung. Ihr Zusammenhalt beruht weniger auf einer gemeinsamen Ideologie als auf gemeinsamen Aktionen, die mit Hilfe des Internets koordiniert werden. Größere islamische Organisationen nutzen das Internet hauptsächlich zur Selbstdarstellung. Die islamische Gemeinschaft Milli Görüş, eine als fundamentalistisch eingestufte türkisch-islamische Organisation, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, unterhält eine umfangreiche Website mit aktuellen Nachrichten und Informationen über die Organisation. Es gibt sogar ein eigenes Internetradio, allerdings in türkischer Sprache. İGMG efendim. İslam toplumu Milli Görüş internet radyosu. Anders als Milli Görüş, wo trotz einiger Übersetzungen ins Deutsche nach wie vor türkisch dominiert, setzen die von arabischen und deutschen Muslimen dominierten Organisationen in der Regel auf die deutsche Sprache. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland, eine kleine, vom Islamverständnis her den ägyptischen Muslimbrüdern nahestehende Organisation, veröffentlicht seine Kommuniqués auf der Website islam.de. Unser Ziel oder unser Motto war immer, aufzuklären in den Medien und Öffentlichkeit über das wahre, richtige Bild der mehrheitlich friedliebenden Muslime. Adressen, Moscheeadressen, man hat die Möglichkeit, was weiß ich, TV-Nachrichten einzusehen, man hat die Möglichkeit, ja, selbst Heiratsvermittlung ist auf unserer Seite abzurufen. Natürlich ein ganz großer Teil von Nachrichten, wir haben eine große Nachrichtenbox und viele Dossiers, Kommentare, Hintergründe und so weiter. Also eine ganze Reihe von Sachen. Und wir arbeiten sehr dezentral, das heißt, wir haben unterschiedliche Redaktionen, die auch dezentral tätig sind. Wir haben natürlich auch in Österreich und Schweiz den einen oder anderen, der auch für uns schreibt, aber größtenteils sind in Deutschland, ja. Ayman Maziak ist der Herausgeber von islam.de und Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Ihm zufolge ist islam.de das wichtigste deutschsprachige Internetportal zum Thema Islam. Täglich werde es von bis zu 10.000 Interessenten genutzt, so Maziak. Davon seien 2/3 Nicht-Muslime. Neben tagesaktuellen Nachrichten zum Islam in Deutschland und zum Nahen Osten bietet das Portal allgemeine Informationen über den Islam, wie ihn der Zentralrat versteht, und ganz praktische Hinweise auf islamische Service-Seiten wie halal.de über islamische Ernährung. Was ist Haram? Haram umfasst alle Dinge, die der Islam den Muslimen verboten hat. Für die Nichtbeachtung der Haram-Normen wird Bestrafung von Allah sowohl am jüngsten Tag als auch im Diesseits erwartet. Im Grenzbereich zwischen Halal und Haram gibt es eine Grauzone, die Makruh genannt wird. Der islamologische Fachbegriff Makruh, linguistisch verpönt, unerwünscht, umfasst alle Dinge, die nicht ausdrücklich verboten sind, jedoch Richtung Haram tendieren. Auch diese Grauzone gilt es für Muslime vorsichtshalber zu meiden. Zum Zwecke der Ernährung gelten für Muslime unten aufgeführte Hauptkategorien als Haram. Erstens Schweinefleisch, zweitens Rauschmittel, Alkohol und Vergorenes, drittens Blut, viertens nicht halal geschächtetes Tier, fünftens krepierte Tiere, sechstens fleischfressende Tiere, siebtens Reptilien und Insekten. Auch eine deutschsprachige Suchmaschine zum Koran gibt es auf islam.de. Besonders umfangreich ist die Rubrik Oft gestellte Fragen und Antworten, wo von Kindererziehung über Kleidervorschriften bis zum Verzehr von Gummibärchen alles erläutert wird, was der Alltag der Gläubigen hergibt. Fromme Muslime verstehen den Koran und die Sunna, die Tradition des Propheten, als Richtschnur für ihr tägliches Leben. Interpretierende Rechtsgutachten, sogenannte Fatwas oder korrekt arabisch Fatawa, sind für fromme Muslime deshalb eine wichtige Orientierung im Alltag. Name der Fragenden: Asma aus Saudi-Arabien an Islam Online. Betreff: Der Schleier. Nur eine Sache der Frauen? Sehr geehrter Gelehrter, Assalamu alaikum. Erstens, betrifft der Schleier als Bekleidungsvorschrift für Frauen im Islam nur die Frauen allein? Haben Männer gar keine Verpflichtung in dieser Hinsicht? Zweitens, ich höre viele widersprüchliche Dinge über den Schleier. Manche sagen, man müsse das Haar gar nicht bedecken, andere sagen, man müsse sogar die Hände und das Gesicht verhüllen. Wenn eine Frau sich weigert, ihr Haar zu bedecken, dürfen andere sie deshalb als Nicht-Muslimin bezeichnen? Name des Beraters: Ahmed Kuti. Im Namen Gottes des Barmherzigen und Gnädigen, Gott sei Dank und Frieden und Segen dem Überbringer seiner Botschaft. Liebe Schwester im Islam, wir haben gern deine Frage empfangen und freuen uns, dass die muslimische Jugend sich für die Lehren des Islams interessiert, den Gott seinen Dienern als Lebensmodell mitgegeben hat. In Beantwortung deiner Frage stellt Sheikh Ahmed Kuti, ein hochrangiger Gelehrter vom Islamischen Institut in Toronto, Kanada, fest: Der Schleier ist die angemessene islamische Kleidung, um die Bescheidenheit, Würde und Ehre von Frauen und Männern zu bewahren. Die meisten Imame sind der Auffassung, dass eine Frau ihr Gesicht und ihre Hände nicht bedecken muss. Diese Mehrheit scheint eher in Übereinstimmung mit dem Koran und der Sunna zu urteilen. Eine Minderheit meint, dass Frauen sich ganz bedecken sollten. Alle Gelehrten stimmen aber darin überein, dass muslimische Frauen ihr Haar bedecken sollten. Darüber hinaus sagen der Koran und die Sunna unzweifelhaft, dass muslimische Frauen auf allen Ebenen der Gesellschaft aktiv teilhaben sollen. Das ist nur vorstellbar, wenn Frauen nicht ihr Gesicht und ihre Hände bedecken. Ein weiterer Punkt ist, dass auch die Männer ihren Teil beitragen müssen. Man sieht manchmal muslimische Paare auf der Straße, wobei die Frau voll verschleiert ist und der Mann anderen Frauen nachschaut. Das ist nicht akzeptabel. Auch der Mann muss seinen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Moral leisten. Nun zu Ihrer letzten Frage. Eine Frau, die den Schleier nicht trägt, verstößt unzweifelhaft gegen die Gebote der Religion und sie macht sich schuldig. Dennoch hat deshalb niemand das Recht, ihren Glauben prinzipiell anzuzweifeln. Wir müssen wissen, dass im Islam keine Person die Autorität besitzt, eine andere Person wegen ihrer Sünden oder Übertretungen vom Islam auszuschließen. Gott der Allmächtige weiß es am besten. Eine Fatwa, ein islamisches Rechtsgutachten. Solche zum Teil recht ausführlichen Ratschläge findet man zu Tausenden auf dem englisch-arabischen Internetportal Islam Online. Geistiger Vater von Islam Online ist der Fernsehscheich Yusuf Qaradawi, ein konservativer Rechtsgelehrter aus Ägypten. Die elektronische Beratung ist für den Islamwissenschaftler Henna Kirchner eine wichtige Weiterentwicklung des über 1000 Jahre alten Fatwa-Wesens, das sich traditionell eigentlich nur zwischen dem einzelnen Gläubigen und seinem Scheich oder Imam abspielte. Durch das Internet wird der Einzelfall zur Norm aufgewertet, meint Kirchner. Andererseits werde der einzelne Gläubige in seiner Individualität gestärkt. Dieses Neue ist aber im Grunde auch was ganz Altes. Es ist nämlich was Back to the Roots. Es umgeht die Schaffung dieses religiösen Establishment der letzten 1000 Jahre und geht auf die klassische Form islamischer Autoritätsbildung zurück, nämlich dass der Gläubige selber bestimmt, wen suche ich mir aus, wem folge ich. Und es geht auf das zurück, wie große Bildung in der arabischen Welt entstanden ist. Das heißt, es waren Personen, die gebildet waren, die ihre Schüler um sich gesammelt haben. Und die Schüler sind zu ihnen gekommen, nicht weil sie zu irgendeiner Institution gehört haben, sondern weil sie bekannt waren, weil sie akzeptiert waren. Das heißt, die Gläubigen werden eine viel größere Bedeutung erlangen als bisher. Selbst entscheiden, wem man folgt, sich den Meister selbst aussuchen, das findet auch Salwa Muhammad, die 24-jährige Studentin der islamischen Theologie, richtig. Dennoch hält sie das Fatwa-Wesen im Internet für eine zweischneidige Sache. Für manche Frauen und für besonders schüchterne Gläubige seien die Internetberatungsdienste wohl durchaus praktisch. Sie selbst würde sich aber nicht auf eine standardisierte Auskunft im Netz verlassen. Was Rechtsgutachten angeht, ich bin da sehr pingelig. Also wenn ich da eine Frage habe, dann gehe ich zum Scheich höchstpersönlich, zum Gelehrten und frage ihn, weil es gibt jetzt unterschiedliche Gruppierungen, es gibt unterschiedliche Richtungen. Und die eine ist extrem locker, die andere extrem hart. Und es ist eine große Gefahr für mich als Muslima, da irgendein Zeugs aufgetischt zu bekommen und da irgendetwas falsch zu machen. Auch Ayman Marziek, der Chefredakteur von islam.de, rät Muslimen und Musliminnen, nicht blind auf Beratungsangebote im Internet zu vertrauen. Auf islam.de gäbe es öffentlich nur allgemeine Antworten, alle anderen E-Mails blieben privat und Menschen in Notsituationen empfehle man prinzipiell bei einem Imam oder bei einer öffentlichen Beratungsstelle Hilfe zu suchen. Der Cyber-Imam, so Marziek, werde den richtigen Vorbeter in der Moschee nicht ersetzen. Auch der 20-jährige Student Mimun Amin findet, dass trotz Cyber-Umma der persönliche Kontakt das Wichtigste bleibe. Ich gehe oft in die Moschee. Die Moschee ist mehr so Treffpunkt. Man trifft noch Freunde und so. Dann geht man zusammen was essen. Dieser Bezug zwischen dieser Cyberwelt und Realität, man muss mit einem Fuß dastehen und einem Fuß dastehen. Man kann nicht die ganze Zeit jetzt im Internet sitzen und versuchen, Wissen zu erlangen oder im Internet sitzen und versuchen, die Muslime kennenzulernen oder die muslimische Jugend. Das kann man erst, wenn man unter die Leute kommt, sich mit den Leuten mischt, die Leute kennenlernt. Also Lügner merkt man im Gesicht, wenn die vor einem sitzen. Aber hinterm Internet merkt man das nicht so schnell. Im Netz fällt es jungen Muslimen und Musliminnen schwerer, einzuschätzen, mit wem sie es zu tun haben. Was der 20-jährige Mimun Amin als Problem formuliert, war lange Zeit in erster Linie ein Thema für die Verfassungsschutzorgane. Muslimische Organisationen hierzulande begnügten sich damit festzustellen, Gewalttäter vertreten eben nicht den wahren Islam. Mittlerweile sehen sich aber auch die offiziellen Verbände in Deutschland in der Pflicht, mit Blick auf die eigene Klientel eindeutig Stellung zu beziehen. Auf islam.de haben Ayman Maziek und die zum Islam konvertierte Religionswissenschaftlerin Irmgard Pinn aus Aachen unlängst einen umfangreichen Aufruf gegen Hetze und Gewalt im Namen des Islams veröffentlicht. Mit dem flammenden Appell wollen die Autoren vor allem muslimische Jugendliche warnen. Ich sehe vor allen Dingen die Schwierigkeit und die Herausforderung auch für Muslime darzulegen, einen Jugendlichen, nicht da, wo Islam draufsteht, ist Islam drin. Ich habe leider die Angst, dass der Imam in der Moschee überfordert ist mit diesem Thema und dass er vielleicht das auch nicht so rüberkriegt und rüberbringt. Nicht überall, wo Islam draufsteht, ist Islam drin. Damit junge Muslime und Nichtmuslime das verinnerlichen, haben die Verfassungsschützer des Bundes und der Länder in den vergangenen Jahren die Prävention verstärkt, durch Broschüren und Seminare und durch Informationen im Internet selbst. Ein Patentrezept gegen religiös motivierten Terror und Gewalt gebe es allerdings, räumt der Verfassungsschutzchef von Nordrhein-Westfalen, Hartwig Möller, ein. Auch wenn man die Überwachungsmethoden noch so sehr verfeinere, es gebe kein eindeutig abgrenzbares Nutzerprofil, das auf Gewaltbereitschaft oder gar Anschlagsplanungen hinweise. Zunehmende Probleme bereite den Innen. Das ist eine Beobachtung, die wir aus den Anschlägen in London gewonnen haben, aber auch jetzt zunehmend in Deutschland. Das Internet dient auch, Lager besuchen müssen, um dort indoktriniert zu werden. Man kann es auch durch die Propagandaaufrufe und die Seiten des Internets bei sich im Heimstudium gewissermaßen erreichen. Klar ist, Islamisten kommunizieren und mobilisieren übers Internet. Henna Kirchner rät dennoch, die Bedeutung des Internets für gewaltbereite Islamisten nicht zu überschätzen. Die jungen Libanesen, die im August 2006 mehrere Regionalzüge bei Köln in die Luft jagen und Dutzende Menschen töten wollten. Von denen alleine hätte es nicht gemacht und sie hätten es auch nicht miteinander gemacht, wenn sie sich nur übers Internet kennen würden, sondern die haben sich persönlich gekannt, und das setzt einen persönlichen Kontakt voraus. In der Konsequenz bedeutet dies, die Überwachung des Internets ist wichtig, aber sie reicht nicht. Milieus im Auge behalten, in denen Terrornetzwerke rekrutieren. Man muss Jugendlichen mehr Bildung und Chancen bieten, um sie davor zu schützen, auf Extremisten hereinzufallen. Heute werden mit dem Islam im Netz vor allem die Verherrlichung von Gewalt und totalitäres Gedankengut assoziiert. Doch Frömmigkeit und Friedfertigkeit prägen die Cyber-Umma weit mehr. Dass dies wahrgenommen wird und dass es so bleibt, dafür sind Muslime und Nichtmuslime gemeinsam verantwortlich. He has been here forever and ever, forever he will be. That's why we sing Allah. Im Rahmen unserer SWR-Themenwoche Islam, so nah, so fremd, hörten Sie Islam im Netz, eine Sendung von Martina Sabra.